Ein Stillstand im kriegerischen Akt ist dadurch noch nicht erklärt. Wie unbedeutend auch die politischen Forderungen beider Gegner sein mögen, wie schwach die aufgebotenen Mittel, wie gering das Ziel, welches sie dem kriegerischen Akte stecken, kann dieser Akt je einen Augenblick stillstehen? Dies ist eine in das Wesen der Sache tief eindringende Frage. Jede Handlung braucht zu ihrer Vollziehung eine gewisse Zeit, die wir ihre Dauer nennen. Diese kann größer oder kleiner sein, je nachdem der Handelnde mehr oder weniger Eile hineinlegt. Um dieses mehr oder weniger wollen wir uns hier nicht bekümmern. Jeder macht die Sache auf seine Weise. Der Langsame aber macht sie nicht darum langsamer, weil er mehr Zeit darauf verbringen will, sondern weil er seiner Natur nach mehr Zeit braucht und sie bei größerer Eile weniger gut machen würde. Diese Zeit hängt also von inneren Gründen ab und gehört zur eigentlichen Dauer der Handlung. Lassen wir nun im Kriege einer jeden Handlung diese ihre Dauer, so müssen wir wenigstens auf den ersten Blick dafür halten, dass jeder Zeitaufwand außer dieser Dauer, das heißt jeder Stillstand im kriegerischen Akt, widersinnig erscheint. Wir müssen immer dabei nicht vergessen, dass nicht von dem Fortschreiten des einen oder anderen der beiden Gegner, sondern von dem Fortschreiten des ganzen kriegerischen Aktes die Rede ist. Es gibt nur einen Grund, welcher das Handeln aufhalten kann, und dieser scheint immer nur auf einer Seite sein zu können. Haben beide Teile sich zum Kampf gerüstet, so muss ein feindseliges Prinzip sie dazu vermocht haben. Solange sie nun gerüstet bleiben, das heißt nicht Frieden schließen, muss dieses Prinzip vorhanden sein und es kann bei jedem der beiden Gegner nur unter einer einzigen Bedingung ruhen, nämlich einen günstigeren Zeitpunkt des Handelns abwarten zu wollen. Nun scheint es auf den ersten Blick, dass diese Bedingung immer nur auf einer Seite vorhanden sein könnte, weil sie, eo ipso, auf der anderen zum Gegenteil wird. Hat der eine das Interesse des Handelns, so muss der andere das Interesse des Abwartens haben. Ein völliges Gleichgewicht der Kräfte kann einen Stillstand nicht hervorbringen, denn bei einem solchen müsste der, welcher den positiven Zweck hat, der Angreifende, der Fortschreitende bleiben. Wollte man sich aber das Gleichgewicht so denken, dass derjenige, welcher den positiven Zweck, also das stärkere Motiv hat, zugleich über die geringeren Kräfte gebietet, sodass die Gleichung aus dem Produkt von Motiv und Kräften entstände. So müsste man immer noch sagen, wenn für diesen Zustand des Gleichgewichts keine Veränderung vorher zu sehen ist, so müssen beide Teile Frieden machen. Ist sie aber vorher zu sehen, so wird sie nur dem einen günstig sein und dadurch also der andere zum Handeln bewogen werden müssen. Wir sehen, dass der Begriff des Gleichgewichts den Stillstand nicht erklären kann, sondern dass es doch wieder auf das Abwarten eines günstigeren Augenblicks hinausläuft. Gesetzt also, von zwei Staaten habe der eine einen positiven Zweck, er will eine Provinz des Gegners erobern, um sie beim Frieden geltend zu machen. Nach dieser Eroberung ist sein politischer Zweck erfüllt. Das Bedürfnis des Handelns hört auf, für ihn tritt Ruhe ein. Will der Gegner sich auch bei diesem Erfolg beruhigen, so muss er Frieden schließen, will er dies nicht, so muss er handeln. Nun lässt sich denken, dass er in 4 Wochen mehr dazu organisiert sein wird, er hat also einen hinlänglichen Grund, das Handeln zu verschieben. Von dem Augenblick an aber, so scheint es, fällt die logische Verpflichtung des Handelns dem Gegner zu, damit dem Besiegten nicht Zeit gelassen werde, sich zum Handeln auszurüsten. Es versteht sich, dass hierbei eine vollkommene Einsicht des Falles von beiden Seiten vorausgesetzt wird. Dadurch würde eine Kontinuität in das kriegerische Handeln kommen, die alles wieder steigerte. Wäre diese Kontinuität des kriegerischen Aktes wirklich vorhanden, so würde durch sie wieder alles zum Äußersten getrieben werden, denn abgesehen davon, dass eine solche rastlose Tätigkeit die Gemütskräfte mehr entflammen und dem Ganzen einen höheren Grad von Leidenschaft, eine größere Elementarkraft geben würde, so würde auch durch die Kontinuität des Handelns eine strengere Folge, eine ungestörtere Kausalverbindung entstehen und damit jede einzelne Handlung bedeutender und also gefahrvoller werden. Aber wir wissen, dass die kriegerische Handlung selten oder nie diese Kontinuität hat und dass es eine Menge von Kriegen gibt, wo das Handeln bei Weitem den geringsten Teil der angewendeten Zeit einnimmt und der Stillstand den ganzen übrigen. Dies kann unmöglich immer eine Anomalie und der Stillstand im kriegerischen Akt muss möglich, das heißt kein Widerspruch in sich sein. Das und wie es so ist, wollen wir jetzt zeigen. Hier wird also ein Prinzip der Polarität in Anspruch genommen. Indem wir das Interesse des einen Feldherrn immer in entgegengesetzter Größe bei dem anderen gedacht haben, haben wir eine wahre Polarität angenommen. Wir behalten uns vor, diesem Prinzip in der Folge ein eigenes Kapitel zu widmen, müssen aber hier Folgendes darüber sagen. Das Prinzip der Polarität ist nur gültig, wenn diese an ein und demselben Gegenstand gedacht wird, wo die positive Größe und ihr Gegensatz, die negative, sich genau vernichten. In einer Schlacht will jeder der beiden Teile siegen. Das ist wahre Polarität, denn der Sieg des einen vernichtet den des anderen. Wenn aber von zwei verschiedenen Dingen die Rede ist, die eine gemeinschaftliche Beziehung außer sich haben, so haben nicht diese Dinge, sondern ihre Beziehungen die Polarität. Angriff und Verteidigung sind Dinge von verschiedener Art und von ungleicher Stärke. Die Polarität kann also nicht auf sie angewendet werden. Gäbe es nur eine Form des Krieges, nämlich den Anfall des Gegners, also keine Verteidigung, oder mit anderen Worten, unterschiede sich der Angriff von der Verteidigung bloß durch das positive Motiv, welches jener hat und diese entbehrt, der Kampf wäre aber immer ein und derselbe. So würde in diesem Kampfe jeder Vorteil des einen immer ein ebenso großer Nachteil des anderen sein und es wäre Polarität vorhanden. Allein die kriegerische Tätigkeit zerfällt in zwei Formen, Angriff und Verteidigung, die, wie wir in der Folge sächlich dartun werden, sehr verschieden und von ungleicher Stärke sind. Die Polarität liegt also in dem, worauf sich beide beziehen, in der Entscheidung, aber nicht im Angriff und der Verteidigung selbst. Will der eine Feldherr die Entscheidung später, so muss der andere sie früher wollen, aber freilich nur bei derselben Form des Kampfes. Hat A das Interesse, seinen Gegner nicht jetzt, sondern 4 Wochen später anzugreifen, so hat B das Interesse, nicht 4 Wochen später, sondern jetzt von ihm angegriffen zu werden. Dies ist der unmittelbare Gegensatz, daraus folgt aber nicht, dass B das Interesse hätte, A jetzt gleich anzugreifen, welches offenbar etwas ganz Verschiedenes ist. Die Wirkung der Polarität wird oft durch die Überlegenheit der Verteidigung über den Angriff vernichtet, und so erklärt sich der Stillstand des kriegerischen Aktes. Ist die Form der Verteidigung stärker als die des Angriffs, wie wir in der Folge zeigen werden, so fragt es sich, ob der Vorteil der späteren Entscheidung bei dem einen so groß ist wie der Vorteil der Verteidigung bei dem anderen. Wo das nicht ist, da kann er auch nicht vermittels seines Gegensatzes diesen aufwiegen und so das Fortschreiten des kriegerischen Aktes wirken. Wir sehen also, dass die anregende Kraft, welche die Polarität der Interessen hat, sich in dem Unterschied der Stärke von Angriff und Verteidigung verlieren und dadurch unwirksam werden kann. Wenn also derjenige, für welchen die Gegenwart günstig ist, zu schwach ist, um den Vorteil der Verteidigung entbehren zu können, so muss er sich gefallen lassen, der ungünstigeren Zukunft entgegenzugehen. Denn es kann immer noch besser sein, sich in dieser ungünstigen Zukunft verteidigend zu schlagen, als jetzt angreifend oder als Frieden zu schließen. Da nun nach unserer Überzeugung die Überlegenheit der Verteidigung, richtig verstanden, sehr groß und viel größer ist, als man sich beim ersten Anblick denkt, so erklärt sich daraus ein sehr großer Teil der Stillstandsperioden, welche im Kriege vorkommen, ohne dass man genötigt ist, dabei auf einen inneren Widerspruch zu schließen. Je schwächer die Motive des Handelns sind, umso mehr werden ihrer von diesem Unterschied von Angriff und Verteidigung verschlungen und neutralisiert werden, umso häufiger also wird der kriegerische Akt innehalten, wie die Erfahrung dies auch lehrt. Aber es gibt noch einen anderen Grund, welcher den kriegerischen Akt zum Stehen bringen kann, nämlich die unvollkommene Einsicht des Falles. Jeder Feldherr übersieht nur seine eigene Lage genau, die des Gegners nur nach ungewissen Nachrichten. Er kann sich also in seinem Urteil darüber irren und infolge dieses Irrtums glauben, das Handeln sei am Gegner, wenn es eigentlich an ihm ist. Dieser Mangel an Einsicht könnte nun zwar ebenso oft ein unzeitiges Handeln wie ein unzeitiges Innehalten veranlassen und würde also an sich nicht mehr zur Verzögerung als zur Beschleunigung des kriegerischen Aktes beitragen. Aber immer wird es als eine der natürlichen Ursachen betrachtet werden müssen, welche den kriegerischen Akt ohne inneren Widerspruch zum Stehen bringen können. Wenn man aber bedenkt, dass man immer viel mehr geneigt und veranlasst ist, die Stärke seines Gegners zu hoch als sie zu gering zu schätzen, weil es so in der menschlichen Natur ist, so wird man auch zugeben, dass die unvollkommene Einsicht des Falles im Allgemeinen sehr dazu beitragen muss, die kriegerische Handlung aufzuhalten und das Prinzip derselben zu ermäßigen. Die Möglichkeit eines Stillstandes führt eine neue Ermäßigung in den kriegerischen Akt, indem sie denselben gewissermaßen mit Zeit verdünnt, die Gefahr in ihrem Schritte hemmt und die Mittel zur Herstellung eines verlorenen Gleichgewichts vermehrt. Je größer die Spannungen sind, aus denen der Krieg hervorgegangen, je größer also seine Energie ist, umso kürzer werden diese Stillstandsperioden sein. Je schwächer das kriegerische Prinzip ist, umso länger, denn die stärkeren Motive vermehren die Willenskraft und diese ist, wie wir wissen, jedes Mal ein Faktor, ein Produkt der Kräfte. Der häufige Stillstand im kriegerischen Akt entfernt den Krieg noch mehr vom Absoluten, macht ihn noch mehr zum Wahrscheinlichkeitskalkül. Je langsamer aber der kriegerische Akt abläuft, je häufiger und länger er zum Stehen kommt, umso eher wird es möglich, einen Irrtum gutzumachen, umso dreister wird also der Handelnde in seinen Voraussetzungen, umso eher wird er damit hinter der Linie des Äußersten zurückbleiben und alles auf Wahrscheinlichkeiten und Vermutungen bauen. Was also die Natur des konkreten Falles an sich schon erfordert, einen Wahrscheinlichkeitskalkül nach den gegebenen Verhältnissen, dazu lässt der mehr oder weniger langsame Verlauf des kriegerischen Aktes mehr oder weniger Zeit. Es fehlt also nur noch der Zufall, um ihn zum Spiel zu machen, und dessen entbehrt er am wenigsten. Wir sehen hieraus, wie sehr die objektive Natur des Krieges ihn zu einem Wahrscheinlichkeitskalkül macht. Nun bedarf es nur noch eines einzigen Elementes, um ihn zum Spiel zu machen. Und dieses Elementes entbehrt er gewiss nicht. Es ist der Zufall. Es gibt keine menschliche Tätigkeit, welche dem Zufall so beständig und so allgemein in Berührung stände als der Krieg. Mit dem Zufall aber nimmt das Ungefähr und mit ihm das Glück einen großen Platz in ihm ein. Wie durch seine objektive Natur, so wird der Krieg auch durch die subjektive zum Spiel. Werfen wir nun einen Blick auf die subjektive Natur des Krieges, das heißt auf diejenigen Kräfte, womit er geführt werden muss, so muss er uns noch mehr als ein Spiel erscheinen. Das Element, in welchem die kriegerische Tätigkeit sich bewegt, ist Gefahr. Welche aber ist der Gefahr die vornehmste aller Seelenkräfte? Der Mut. Nun kann zwar Mut sich wohl mit kluger Berechnung vertragen, aber sie sind doch Dinge von verschiedener Art, gehören verschiedenen Seelenkräften an. Dagegen sind Wagen, Vertrauen auf Glück, Kühnheit, Verwegenheit nur Äußerungen des Mutes. Und alle diese Richtungen der Seele suchen das Ungefähr, weil es ihr Element ist. Wir sehen also, wie von Hause aus das Absolute, das sogenannte Mathematische, in den Berechnungen der Kriegskunst nirgends einen festen Grund findet. Und das gleich von vornherein ein Spiel von Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Glück und Unglück hineinkommt, welches in allen großen und kleinen Fäden seines Gewebes fortläuft und von allen Zweigen des menschlichen Tuns den Krieg, dem Kartenspiel, am nächsten stellt. Wie dies dem menschlichen Geiste im Allgemeinen am meisten zusagt.